Wenn die Kinder älter als 2 Jahre sind, geben wir eine Viertelstunde vor der Chemotherapie eine intravenöse Einzeldosis. Sozusagen unmittelbar vor Behandlungsbeginn. Richtig. Und denken Sie daran, dass Sie die aktuelle Körpergröße und das Gewicht des Kindes vorliegen haben, damit Sie die Körperoberfläche richtig berechnen können. Und dann verabreichen Sie 5 Milligramm pro Quadratmeter Oberfläche. Ja, das ist die empfohlene Dosis. Und danach steigen Sie auf die orale Gabe um, ist das richtig? Um es genau zu sagen, nach 12 Stunden geben wir 4 Milligramm Ondansetron per Os.